Mittagspause, Frühstück, Lunch Break. Hört uns denn jemand nun endlich? Ja, schönen guten Mittag in der Mittagspause am Programm von Radio Blau in Leipzig. Wir hören heute was über einen Kongress, der schon seit gestern in Leipzig läuft, und zwar ganz digital, nämlich als Online-Kongress, der Kongress Zukunft für alle, den es schon seit letztem Jahr gibt, glaube ich, und das Veranstalter ist das Konzeptwerk Neue Ökonomie, das auch in Leipzig ansässig ist. Und heute geht dieser Kongress natürlich weiter im Internet. Das könnt ihr auch selber verfolgen. Ihr könnt euch auch selber noch zu diesem Kongress anmelden. Das wäre möglich unter zukunftfueralle.jetzt. Und da könnt ihr den aber auch ohne Anmeldung die mitverfolgen, die Live-Vorträge und die Workshops und so weiter. Für die Workshops braucht man, glaube ich, eine Anmeldung. Wir hören jetzt ein Audio-Feature von Frieda Zimmermann, das sich auf einen Workshop bezieht, der heute dort stattfinden wird. Und da dieser Workshop entführt euch ins Jahr 2050. Nach mehreren Finanzkrisen, katastrophalen Dürren und Hungersnöten in Europa entscheiden sich die Menschen nicht für den politischen Status quo, sondern auch das Wirtschaftssystem in Frage zu stellen. Und der zentrale Punkt dabei ist die Landwirtschaft und ihr Verhältnis zum Boden. Das Audio-Feature von Frieda Zimmermann berichtet aus einer möglichen Zukunft. Interviews aus einer ökologischen Gemeinschaft Schloss Tempelhof und Klein Jasedow im Lasaner Winkel zeichnen ein hoffnungsvolles Bild einer nicht so fernen Zukunft, die real werden kann, wenn jetzt die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Wie gesagt, ihr könnt noch teilnehmen am Kongress und da auch an den verschiedenen Programmpunkten teilnehmen und auch diese in der Mediathek nachhören zum Beispiel, wo auch dieser Beitrag herstammt. Und ja, jetzt hören wir erstmal kurz Musik und dann geht's weiter zum Audio-Feature. Alles wie gesagt unter zukunftfueralle.jetzt. Nachts wie aus Bergen, schlüpfen aus Parklücken, Autos, Telefone klingeln in Dunkelzimmer. Porsche auf Fenstern patrouillieren Passanten, im Metron der Schuhfälle Weihnachtsmusik. Über den Städten ein Kosmos aus Kälte, der schießt aus Kellern ins vorletzte Glas. Feuerschlucke im Wimmer der Kneipen. Ein Mädchen trägt seine verfrorene Schönheit, wie es was erworben ist, sonst hat vorbei. Vorschaufenstern patrouillieren Passanten, kaufen sich beiläufig seltsame Dinge. Ich weiß, welchen Teil von der Luft dieser Stadt überheilt. Ja, der Workshop beginnt heute um 15 Uhr und ist unter dem Titel Die Humusrevolution, ein Arbeitsstand, da auch anzusehen unter anmeldung.zukunftfueralle.jetzt. Könnt ihr euch dafür anmelden, es ist ein Diskussionsworkshop, beziehungsweise auch ein Hörspiel und findet sich, wie gesagt, unter anmeldung.zukunftfueralle.jetzt um 15 Uhr bis 16.30 Uhr am heutigen Mittwoch. Bist du zu Hause? Are you at home? Wir nehmen dich mit auf einen Spaziergang. Take a walk with us. You will hear several languages. If you don't hear your favorite language, pay attention to the sounds around you. Are you ready? Bist du bereit? Beginn den Spaziergang erst, wenn du wirklich bereit bist. Auf Pause drücken oder den Kopfhörer lüften ist immer erlaubt. Start the walk only when you're really ready. Press pause or airing the headphones is always allowed. Alles, was du nicht brauchst, kannst du hier lassen. You can leave everything you don't need here. Öffne die Tür und geh hinaus. Geh hinaus aus deinem Kopf. Close the door behind you. Geh durch das Treppenhaus und tritt hinaus. Are you on your way? Bevor du richtig losgehst, stell deine Kopfhörer so ein, dass du die Geräusche um dich herum noch hören kannst. Achte auf deine Umgebung. Before you really start, adjust your headphones so that you can still hear the sounds around you. Take care of your surroundings. Auf Pause drücken oder den Kopfhörer lüften ist immer erlaubt. Only continue the walk when you're really ready. Bist du bereit? You don't want to go from A to B. Du verfolgst kein Ziel. In welche Richtung zieht es dich? In which direction are you drawn? Geh los, ohne zu überlegen. At your pace and in your direction. Fragen dürfen unbeantwortet an dir vorbeiziehen. Wo bist du gerade? Where are you right now? Was siehst du? Do you smell something? Wie fühlt sich deine Umwelt an? How does it feel? What are you right now? Was bist du in diesem Moment? Alle Wesen sind interessant, wenn die Wesen es verstehen, alle Wesen zu sehen. Welches Meisterwerk für einen möglichen Maler? In jedem Gesicht, das existiert. Welch vielfältiger Ausdruck in allen, in allem. Welch wundervolle Profile, alle Profile. Von vorn gesehen, was für ein Gesicht, jedes Gesicht. Die wesentlichen Gesten eines jeden, wie wesentlich. Find a place where you can linger for a moment. Such dir einen Platz, an dem du einen Augenblick verweilen magst. Close your eyes. Concentrate on the sounds around you for the next 3 minutes. Are you listening to the sounds you hear right now? What sounds are very close? Pay attention to the very soft sounds. Can you hear yourself? Now slowly increase the radius. Step by step. Listen to the sounds that are far away from you. What will you hear in the near future? What is your favorite sound in this moment? What sound do you want to follow? Open your eyes and follow this sound. Die Kultivierung von Höflichkeit ist eine neugierige Praxis in jedem erdenklichen Sinn. Sie erfordert die Fähigkeit, andere auf aktive Art und Weise interessant zu finden, selbst oder speziell andere, über die die meisten Leute behaupten, schon alles zu wissen. Die Fähigkeit, Fragen zu stellen, die der Gesprächspartner wirklich interessant findet, und die wilde Tugend der Neugierde zu kultivieren. Die eigene Wahrnehmungsfähigkeit und Responsabilität müssen neu kalibriert werden. Und all das muss mit großer Höflichkeit passieren. Welche Art Höflichkeit ist das? Das klingt alles mehr als nur ein wenig riskant. Neugierde führt immer etwas zu weit weg vom Weg. Und da liegen die Geschichten. In der Kultivierung der Höflichkeit steckt hingegen viel Energie in das Offenhalten der Möglichkeit, dass es Überraschungen geben könnte, dass gleich etwas Interessantes passieren könnte. Aber eben nur, wenn man die Tugend kultiviert, diejenigen, die man besucht, interaktiv die Situation mitgestalten zu lassen. Sie sind nicht diejenigen, dasjenige, was wir geglaubt hatten zu besuchen. Und wir sind ebenfalls nicht diejenigen, dasjenige, was sie erwartet hatten. Ein Besuch ist ein Subjekt- und Objektherstellender Tanz und der Choreograf ist ein Trickser. Fragen zu stellen bedeutet folglich, sich zu fragen, was jemand anderer spannend findet und zu lernen, sich so zu beteiligen, dass sich alle auf unvorhersehbare Art verändern. Gute Fragen fallen nur dem höflich Fragenden ein, besonders einer höflich Fragenden, die von einer singenden Amsel angeregt wurde. I guess you are kind of curious as to where we'll go. as to where my story will take you. But I don't have a steady route in mind, and I do not have a story all of my own. My story depends on you. Please, I don't mean to step on your toes. This story unfolds with whatever comes in your mind while we are on the move. Perhaps you think of yourself as a child, sticking out your tongue, snapping for snowflakes. That's part of the story. Or it is something that came idly to your mind when you were old and sitting in a chair near the window, but it vanished quickly like an echo. That's part of the story. Perhaps you laughed at something lately. You felt silly and kept on laughing for the fun of it. That's part of the story. Perhaps somebody started that game. When you name a star after a person you like and give it to them as a present. And there was somebody near you who you liked. You wished for this person to devote a star to you. And it happened. That's part of the story. Oh, when two oblivious hours would pass and the pizza in the oven would turn to charcoal. That's part of the story. Oh, when you come back to the place where you last met the bird that was not yet ready to leave the nest but had fallen out, and its parents would squeal and fly close past your head, calling you names. That's part of the story. But perhaps you have studied the timetables of the S, A, and R line, and you found out that the probability to catch a train at the steel bridge is about 3 to 10. But they seem to mess around with you, because whenever you pass underneath that railroad track, surely a train would hammer across. That's part of the story. And when you think of yourself as a pilot, and as an ornithologist besides that, and how you are about to teach a flock of geese how to migrate south, and thinking of this, you might find yourself sitting in a lightweight propeller plane, cackling to your gaggle of geese by walkie-talkie. Well, maybe that's part of another story. Perhaps a stranger asked you about the address of the local authority, but you were a stranger yourself. That's part of the story. Or it is something in the sweet smell of the Japanese cherry blossoms that is part of the story. Ich gehe eine Straße entlang. Ein Radfahrer fährt an mir vorbei. An der nächsten Häuserecke biege ich rechts ab. Es ist ein schmaler Durchgang, auf dem keine Autos fahren können. Auf der linken Seite sehe ich zwei hohe Schornsteine. Auf der rechten Seite ein Backsteinhaus. Und vor mir ein Zaun und ein Tor. Eine große, Fläche, die ganz allein sich spielt. Vor mir ein schmaler Weg. Ich richte meinen Blick auf den Boden. Ich sehe viele verschiedene Pflanzen. Es sind viel mehr als in dem Garten, an dem ich eben gerade vorbeigekommen bin. Ich bleibe kurz stehen und schaue mir die Pflanzen etwas genauer an. Zuerst fallen mir die großen Pflanzen auf. Hier steht eine mit einem dünnen Stängel und langen flatterigen Blättern, die auf der Rückseite grau sind. Wenn ich etwas tiefer schaue, wachsen darunter noch sehr viele verschiedene andere, viel kleinere Pflanzen. Und auf den Pflanzen und auf dem Boden sind viele kleine Lebewesen unterwegs. Ich schaue wieder nach oben und gehe langsam weiter. Vor mir sehe ich eine Pflanze, die sich zu einem chaotischen Knäuel zusammengerauft hat. Sie hat lange Ranken mit vielen Stacheln und die Blätter sind rund und zackig. Wenn ich so auf den Boden schaue, könnte es auch ein Wanderweg in den Bergen sein. Oder ein Weg zum Strand. Ich sitze auf einem Felsen. Unter mir ein Dorf. Es erscheint wie eine Miniaturlandschaft. Ich stelle meinen Rucksack mit Wissen neben mir ab. Atmen. Augen zu. Augen auf. Die Häuser da unten zwinkern mir zu. Die Bäume des Waldes flüstern rüber. Ich verstehe sie nicht. Das kondensstreifenfreie Himmelblau fließt in meinen Körper. Ich fange an zu spielen. Meine Augen kullern durch die Landschaft. Ich spüre meine Füße fest auf dem Felsboden, mein Po auf der warmen Holzbank. Der Wind streichelt über meine Haut, durch mein Haar. Mein Herz pocht, gemütlich, aber im rhythmischen Takt. Ich fühle mich leer und voll zugleich. Vor mir der Wald, das Dorf, die Häuser, die Berge, ein rasenmähender älterer Herr. Im Blaumann, ein paar Kinder kreischen, ich weiß nicht von wo. Die ganze Welt bietet sich mir da. Ich bin leer und voll. Was ist die Realität? Was ist Traum? Schwer fassbare Wunder der Einbildungskraft. Was ist der Unterschied zwischen einem Baum und einem Traum? Ein 87er, ein 70er, ein 63er. Ein Mann mit Fliege. Ein 86er. Der Wind bewegt die Blätter der Bäume. Ein 70er. Thank you. Übungen. Die einzelnen Vorgänge beschreiben, die auszuführen sind, wenn man die Metro mit der gleichen Gründlichkeit nimmt, wie das Baedeker 1905 für die Londoner Untergrundbahn getan hat. Wieder an bestimmte Vorschläge denken, die die Surrealisten zur Verschönerung der Stadt gemacht haben. Der Obelisk. Ihn abrunden und auf die Spitze eine entsprechend große Stahlfeder setzen. Das Pantheon. Es senkrecht durchschneiden und die beiden Hälften um 50 cm auseinanderschieben. Mithilfe geeigneter Karten und Stadtpläne eine Route errechnen, die es erlauben würde, nacheinander alle Autobusse der Hauptstadt zu nehmen. Versuchen, sich vorzustellen, was aus Paris werden wird. Paris wird ein Wintergarten werden. Spaliere mit Früchten auf den Boulevards. Die Seine filtriert und warm. Überfluss an künstlichen Edelsteinen. Überreiche Vergoldung. Beleuchtung der Häuser. Das Licht wird gespeichert werden, denn es gibt Körper, die diese Eigenschaft besitzen, wie etwa der Zucker, das Fleisch gewisser Mollusken oder der Phosphor aus Bologna. Die Häuserfassaden werden mit dieser phosphorizierenden Substanz übertüncht werden müssen und ihre Ausstrahlung wird die Straßen hell erleuchten. Now that the question about the story is settled, that is to say, now that we've started to unwind some threads from a spool that is our story, let's tie up the loose ends by the root then. All right, but what about the road this far? Well, that's part of the story now. I see. So it's about the distance left to run. Turn your back to the wind. Wait. Up until 100 years ago, you could travel to Utopia by ship or by spaceship. And exactly 103 years ago, you could travel to Utopia by visiting the Confederation of Revolutionaries. All right. Wait. In winter, you will have to either wait for half a year for summer to come, or you will have to move along a degree of longitude, crossing a certain number of lines of latitude. Right? The space-time relationship, timelines and territories? Would you prefer to travel to the uninhabited, empty opportunities of the future? How would you like to live there? How will you prepare? Is this a trick question? Or would you prefer to travel to a foreign land of plenty where they speak their custom language? Moin! Are you dabei? Ein Rekorder, ja. Oh, schön, ja, schickes Ding. How would you like to live there? How will you prepare? You know all the tricks of the trade. How about... How about... I would come out of the winter closet and be the summer person that I already am. How about I would abandon my wintry fears and step into the sandals of the summer people? How about it is not warm, but it could be warm? How about When time and space enter a prism, the rainbow-colored light refraction that leaves the prism will be social relationship. How about take the philosophy out of the head and put it on its feet? Was kannst du sehen, aber nicht hören? Ich schaue durch eine Glaslinse in das Mittelgebirge. Eigentlich schaue ich in die ganze Welt. Was kannst du hören, aber nicht sehen? Abends geht die Sonne unter, wegen der Poesie. Blutrot, sie ist dazu verpflichtet. Dann kommt der Mond gegangen. Er hat im Mittelgebirge gespielt, als er noch ganz klein war. Was kannst du fühlen, aber nicht berühren? Das Mittelgebirge enthält Täler, in die geblickt wird. Und Hügel, von denen man blickt. Die einen sind idyllisch, die anderen sind sanft. Manchmal auch umgekehrt. Ein einzelnes Flugzeug hoch oben. Geh in Richtung des Kondensstreifens. Eine Gedenktafel. Steine wurden dazugelegt. Steine, die in kleine Hände passen. Eine Person bemüht sich, in ihrer Tasche wühlend etwas zu finden, solange die Ampel weiter rechts auf Rot steht. Eine Trauerweide hängt tief in den Gehweg. Rechts eine Mittelinsel mit kräftigen Bäumen. Die Früchte daran könnten Kirschen sein. Vorbei an der verglasten Bushaltestelle mit Dach. Der Gehweg eng. Bässe von Musik. Dazu das Klappern eines vom Wind fortgetriebenen Einwegbechers. Das Knurren einer Vespa. Warum nicht auf der Mittelinsel gehen? Eine breite Wiese mit wilden, weißen Blumen. Der Wind trägt den Schall einer Stimme von rechts heran. Es könnte sich um einen MC handeln. Einen Boxsportkommentator, aber ohne Publikum. Oder um einen aufgebrachten Priester. Wie sähe dieser Ort wohl in 8 Stunden aus? Auf dem Boden Pilze, Sie wachsen in einem exakten Kreis. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, 15 Schritte, um sie zu umkreisen. Sie ducken sich auf den Boden, ihre Hüte wie kleine Pfannkuchen. Vorbei an Papiercontainern, Altglascontainern. Leere Kübel wurden dazugestellt. Ein Element eines Fitnessgerätes und eine Dampfabzughaube. Zurück auf dem Gehweg, dem rechtsseitigen. Es wird für Autoteile und Zubehör geworben. Der Wind zerrt an Flaggen, Aluminium, Backstein, blaue Außentreppen, polierte Fenster. Ein spitzwinkliger Hinterhof, Feuerwehrleute in Montur hinter offenen Garagentoren. Weiter in Richtung Brücke. In der Ferne ein Martinshorn. Der Hang zum Wasser dicht bewachsen mit Stauden und Büschen. Die Kämme der Wellen, die sich wegbewegen, spiegeln das Blau des Himmels. Die Kammseiten diesseits haben die Farbe von moosbewachsener Baumrinde, schlammgrün. Entlang des gegenüberliegenden Ufers Satellitenschüsseln an kleinen Hütten. Eine gelbe Öljacke im Wind. Ein Balkon im Erdgeschoss. Er steht auf dem Boden. Wie sähe dieser Ort wohl aus? Läge er 3000 Kilometer südlich? Und weiter geht's. Starhawks Lied, wie es von den SprecherInnen für die Toten gelehrt wird. Atme tief. Fühle den Schmerz, wo er tief in uns lebt. Denn wir leben, noch immer, in den rohen Wunden. Und der Schmerz ist Salz, das in uns brennt. Spüle es aus. Lass den Schmerz zum Klang werden. Ein lebendiger Fluss auf dem Atem. Erhebe deine Stimme. Schreie, kreische, klage. Wehklage und trauere über die Zerstückelung der Welt. Eine Stadt. Stein, Beton, Asphalt, Unbekannte, Denkmäler, Institution. Megalopolis. Sich polypenartig ausdehnende Städte. Verkehrsadern, Menschenmengen. Ameisenhaufen. Was ist das Herz einer Stadt? Die Seele einer Stadt. Warum sagt man, dass eine Stadt schön ist oder dass eine Stadt hässlich ist? Was ist schön und was ist hässlich an einer Stadt? Wie lernt man eine Stadt kennen? Wie lernt man seine Stadt kennen? Methode. Man müsste entweder darauf verzichten, von der Stadt zu sprechen, über die Stadt zu sprechen oder sich dazu zwingen, so einfach wie nur möglich darüber zu sprechen. Ganz selbstverständlich, ganz geläufig darüber zu sprechen, jede vorgefasste Meinung verjagen, aufhören, in Fertigbegriffen zu denken, vergessen, was die Städteplaner und die Soziologen gesagt haben. Es liegt etwas Erschreckendes allein schon in der Vorstellung von der Stadt. Man hat den Eindruck, dass man sich nur an tragische oder verzweifelte Bilder klammern kann. Metropolis, das mineralische Universum, die versteinerte Welt, so dass man ununterbrochen nur Fragen ohne Antworten anhäufen kann. Wir können die Stadt niemals erklären oder rechtfertigen. Die Stadt ist da. Sie ist unser Raum und wir haben keinen anderen. Wir sind in den Städten geboren. Wir sind in Städten groß geworden. In Städten atmen wir. Wenn wir den Zug nehmen, dann tun wir das, um von einer Stadt zu einer anderen zu fahren. Es gibt nichts Unmenschliches in einer Stadt, höchstens unser eigenes Menschsein. Ich gehe einen schmalen Weg entlang. Der Untergrund ist weich. Gras streift meine Hose und berührt meine Knöchel. Der Wind weht mir durchs Haar. Vor mir sehe ich einen Wald. Die Schatten der Bäume kommen auf mich zu. Ich betrete den Wald. Zwei Fliegen summen hektisch um meinen Kopf. Ich gehe weiter. Die Fliegen geleiten mich. Ich bewege mich durch grüne Farbschleier und einen steten Wechsel aus Licht und Schatten. Die Unermesslichkeit des Waldes liegt in seiner Tiefe. Er dehnt sich in unbestimmte Weite aus. Er ist geschlossen und gleichzeitig allseitig geöffnet. Durch den Kreislauf von Wachstum und Zerfall häuft er seine Unendlichkeit auf der Stelle an. Der Wald beherrscht die Zeit. Er ist seine eigene Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. suche dir einen Platz, an dem du einen Moment verweilen magst. Die innere Unermesslichkeit. Die Unermesslichkeit ist eine philosophische Kategorie der Träumerei. Fern von den Unermesslichkeiten des Meeres oder des Waldes hat sie eine angeborene Neigung zur Betrachtung der Größe. Die Träumerei ist ein Zustand, der vom ersten Augenblick an vollständig hergestellt ist. Man sieht kaum, wo sie anfängt. Die Träumerei zieht uns aus unserer nächsten Umgebung hinaus in eine andere Welt. Wir sind weit weg in dem Raum des Anderswo. Und wenn dieses Anderswo nicht in der Vergangenheit liegt, ist es unendlich. Wir erschließen uns eine Welt, indem wir über die uns bisher bekannte Welt hinausgehen. Die Unermesslichkeit ist in uns. Sie ist mit einer Art Ausweitung des Seins verbunden, die vom Leben gezügelt, von der Vorsicht zurückgehalten wird, aber in der Einsamkeit die Oberhand gewinnt. Die Unermesslichkeit ist die Bewegung des unbeweglichen Menschen. Are you on your way? Vorbeifahren eines Fahrschulautos, eines 96ers, eines 63ers, eines blauen Blumenhändlerlieferwagens, der sich neben den Lieferwagen des Bestattungsunternehmens stellt und aus dem ein Trauerkranz geholt wird. In herrlichem Zusammenspiel umkreisen die Tauben den Platz, kehren zurück und lassen sich wieder auf der Regenrinne des Rathauses nieder. Am Taxistand stehen 5 Taxis. Vorbeifahrt eines 87ers, Vorbeifahrt eines 63ers. 3 Kinder werden zur Schule gebracht. Erneut drehen die Tauben eine Platzrunde. Ein 96er fährt vorbei, bleibt an der Bushaltestelle stehen. Ein 70er fährt vorbei. Ein junges Mädchen isst ein halbes Schweinsohr. Ein Mann mit Pfeife und schwarzer Umhängetasche. Ein 70er fährt vorbei. Ein 63er fährt vorbei. Es ist 2:05. Ein 87er fährt vorbei. Erneut drehen die Tauben eine Platzrunde. I guess you want to hear no more excuses as to where we'll go. I wouldn't want to. Okay. We will go to the place of many thousands of coexisting memories. What do you think of that? When you are ready again, move on freely. Move your body freely. Sense your body moving. A body of sensations. A body of feelings. The sensation of rising temperature, blue feelings, dizzying sensations, a feeling of wonder, a sensation of red, the feeling of tenderness. Picture yourself packed with sensations and feelings. Picture yourself carrying your sensations to the woods, carrying some of the sensations to the library, some to the rally, some to the coast, the odd numbered to the train station, the even ones to the takeaway, carrying some feelings to the rescue, another handful of feelings to the street musician, carrying strong sensations to the border, taking your feelings to the fox den, to the playground, to higher ground, to do justice, and carrying an unnamed feeling beyond the border, to a safe deposit, another one to the old days, taking it too far, carrying your feelings and sensations to cloud cuckoo land. Memories, it is described most commonly, are tied to a moment in time. Since time, it is said very understandably, does not exist beyond room, memory markers are also landmarks. Picture yourself in the actual surroundings. Give it a try. Turn a feeling of wonder, awesome sensation, rising temperature, into a memory. Over there? Good. As your feelings settle down at their newly found place, they become memories. Consequently, you will correlate with this place. In their coexistence with many thousands of other memories, your memories will even mark your relationship with many thousands of other people moving freely. Move on freely. Probably you will come back to your chosen landmark, your memory marker, the day after tomorrow, or next springtime. And when you do so, this place, with its echo of your feelings, will resonate in your body. It might evoke a very similar feeling in your body to the one you just had a minute ago when you disengaged your feeling. Maybe the echo, after a couple of years, has a wondrous resonance instead. You will recognize it. The taste of snowflakes on your tongue. The idleness in the rocking chair. The bird that was not yet ready to leave fun from laughing for the fun of it. The sweet smell of the Japanese cherry blossom. The desire for a foreign place. That funny, well, funny, but adorable, and sort of still very valid idea you had of the future. Thank you. Menschen in Schüben wieder und wieder. Ein Fahrer, der von einer Reise zurückkommt, das Etikett einer Fluggesellschaft baumelt an seiner Umhängetasche. Ein Kind lässt ein Modellauto über die Scheibe des Cafés rollen. Ein Mann bleibt eine Sekunde stehen, um den dicken Hund des Cafés zu begrüßen, der friedlich vor der Türe ausgestreckt liegt. Ein 86er fährt vorbei, ein 63er fährt vorbei. Eine Frau geht vorbei, auf ihrer Tasche steht Gudule. Fast direkt vor dem Café bückt sich ein Mann, um in seiner Aktentasche zu kramen. Ein 86er fährt vorbei. Ein junger Mann geht vorbei, er trägt eine große Zeichenmappe. Ein Mann geht vorbei, er zieht einen Handkarren, rot. Ein 70er fährt vorbei. Erneut drehen die Tauben eine Platzrunde. Was ist der Auslöser für diese gemeinsame Bewegung? Sie scheint weder mit einem äußeren Reiz, Explosion, Detonation, Lichtveränderung, Regen und so weiter, noch mit einer besonderen Motivation in Zusammenhang zu stehen. Sie scheint völlig unmotiviert. Die Vögel fliegen plötzlich auf, drehen eine Platzrunde, kehren zurück und lassen sich wieder auf der Regenrinne des Rathauses nieder. Thank you.